Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Ich mach mal mit einer Aufnahme, ich könnte es auch ins Krähennest hochstellen morgen. Ja, das wäre lieb, wenn du das dann machst, dann mach ich die Backup-Aufnahme. Kann auch irgendjemand vielleicht noch mit nach dem Protokoll gucken, weil ich muss zwischendurch gleich mal weg. Bisschen, ja. Ich habe den Protokolllink zum letzten Protokoll und den Tagesordnungspunkt in der Tagesordnung reinkopiert. Schaut bitte rein und dann meckert, wenn ihr was zu meckern findet. Ich finde da nichts. Sonst noch jemand? Ich höre keine Stimme, also gehe ich davon aus, dass es in Ordnung ist. Ich sollte nur nicht dreifach draufklicken. Gut. Mitgliederzugänge, Abgänge. Ist jemand hier, der neu mitmachen möchte? Ja, ich bin raus. Nein, mein Scherz. Möchte jemand aufhören, außer unser erster Vorsitzender? Ich merke, das ist in beiden Fällen nicht der Fall. Kommen wir zum Bericht aus der Fraktion. Ist der Ingo da? Sieht nicht so aus. Also, verlese ich mal ganz kurz. In unserer heutigen Fraktionssitzung, 3.12.2013, haben wir die vergangene Plenarphase Revue passieren lassen. Außerdem haben wir über eine geplante große Anfrage zur Funkzellenabfrage gesprochen. Nachdem unsere kleine Anfrage vom September ergeben hat, dass in NRW bis zu 10 Funkzellenabfragen pro Tag erfolgen, ist es Zeit, genau nachzuhaken. Wir wollen die große Anfrage noch vor Weihnachten einreichen. Zum geplanten Urenco-Verkauf findet am Donnerstag, der 5.12. ab 10 Uhr eine öffentliche Anhörung im holländischen Parlament statt. Wir werden teilnehmen. Die vier privaten Fraktionen treffen sich das nächste Mal vom 7. bis 9. Februar 2014, dieses Mal in NRW. Außerdem laufen die Vorbereitungen für unsere Snowden-Art-Kunstausstellung auf Hochtouren. Wir haben viele Einsendungen erhalten. Es haben uns aber auch zahlreiche Künstler angesprochen, dass der Einsendeschluss sehr knapp bemessen war und sie mehr Zeit bräuchten. Daher verlängern wir den Einsendeschluss nun und planen die Vernissage für Januar 2014. Hat da irgendjemand Fragen und Anmerkungen zu? Auch hier höre ich, dass alles schweigt. Gut, wunderbar. Kommen wir zum Wochenbericht der Pressesprecher. Bericht vom BPT. War von uns keiner da, wie ich das so sehe, was relativ schade ist. Doch, ich war da. Ja, also von uns war schon jemand da, also Paki war da, ich war ja auch da, waren schon einige. Leonie, Christoph, Wutze. Genau, aber von den Beauftragten, glaube ich, war keiner da. Das ist eher schade, weil wir waren eigentlich immer ganz gut vertreten da. Und die Presseorga dort, würde ich jetzt eher mal sagen, war ein bisschen suboptimal. Also die Räume waren ziemlich weit weg. Es gab Pressekonferenzen in einem kleinen Teil hinter der Halle, der sehr schlecht, ich sag mal, akustisch war. Es gibt im Endeffekt da, glaube ich, so zwei, drei Interviews, die irgendwo gepostet wurden, die auch leider einen echt schlechten Ton haben. Von oben konnte man auch im Prinzip nicht so richtig hören, es sei denn, man hat den Stream dann intern angemacht in die Halle rein. Und ja, also von dem, was ich sonst so von BPTs gewohnt war, war das eigentlich eher echt unterirdisch. Ja, also man hat auch bei den Pressekonferenzen, da waren dann im Prinzip das Krähennest, wir waren teilweise die einzigen, die die Pressekonferenz dann von uns auch aufgezeichnet haben. Also von der Bundespresse hat man eigentlich nicht viel mitbekommen. Gut, die haben den Ticker betrieben, aber irgendwie Berichterstattung sonst war eher suboptimal, neben halt den zwei, drei Pressemitteilungen, wenn gerade der Vorsitzende gewählt worden ist oder so. Gut, das können wir auf jeden Fall mit zum Bund einer Pressetreffen nehmen. Das ging irgendwie, glaube ich, über die Krähennest-Mailingliste vorhin schon mal. Die Zusammenarbeit war halt nicht wirklich gut, so wie ich das jetzt auch mitbekommen habe. Also generell die Leute von der NRW-Presse, die jetzt nicht explizit die Bundespresse irgendwie in ihren Projekten unterstützt haben, die waren auch nicht als Team oder so akkreditiert, sondern im Prinzip halt nur als normale Pressevertreter. Gab es da vorher keine Absprachen drüber? Anscheinend nicht. Also mich hat keiner angesprochen, ob er Hilfe braucht. Und Anita weiß eigentlich, die kennt die Leute, die zur Not helfen können, wie Uwe, mich oder andere Leute. Die hat auch gesehen, dass wir da sind. Anita wollte nicht. Okay. Hat sie das gesagt oder was? Natürlich. Hab's auch deine Begründung dazu geliefert? Ja, das will ich nicht. Das ist eine Aussage, keine Begründung. Soll ich sie mir jetzt aus dem Rippen schneiden? Naja, wenn du sagst, ja, sie hat, gehe ich davon aus, dass sie irgendwas gesagt hat. Aber gut, hat sie anscheinend nicht. Sollten wir auch auf dem Modena Pressetreffen auf jeden Fall mal drüber sprechen. Lag die schlechte Orga denn dort vor Ort nur an den Räumen oder war halt auch das Inhaltliche schlecht? Oder suboptimal, sagen wir so. Es war weder schlecht noch suboptimal, es war eine Katastrophe. Also folgendes, ich weiß nicht, es werden nicht alle die Mailingliste von Grenest lesen. Es war so, dass man, also ich war ja tatsächlich da und nur als Pressevertreter akkreditiert fürs Nebelungradio. Du hast dann ein paar Zugänge zugesendet gekriegt, vorher schon mal zu deiner Akkreditierung, wo zwei Links drauf waren zu diversen Tools der Piraten. Das heißt, es war ein Presseticker war da, den ein sogenanntes Content-Team mit zwischen 8 und 10 Leuten gefüttert hat. Da war dann so alle 10 Minuten war da mal irgendwas reingeschrieben. Zum Beispiel, jetzt wird gewählt oder der und der ist worden. Es war weder eine Vorbereitung inhaltlicher Natur, dass man eine Übersicht hatte mit dem Counterfei, also dem Foto der entsprechenden Versammlungsleitung. Es waren weder die Kandidaten in irgendeiner Art und Weise angezeigt mit der Vita und einem Bild, dass die Pressevertreter hätten wissen können, um wen es sich handelt, wer da gerade sich vorstellt. Auch ist die Vorstellungsrunde, jo, jetzt stellen sich vor und dann in einer Liste, boom, die Leute, ohne entsprechend noch dazu zu schreiben, jetzt ist der und der am Rednerpult, jetzt ist der am Rednerpult und das und hast nicht gesehen. Ging weiter, dass die Presse im Grunde genommen ankommen musste, ihre Mails öffnen und die Links entsprechend in ihnen irgendwie Notebook oder weiß der Geier was reintippen musste. Das heißt, du bist in den Presseraum reingekommen und hattest nirgendwo in Form eines großen Monitors, Beamer oder wie auch immer eine entsprechende Übersicht, was gerade passiert. Das heißt, wenn du wirklich gerade ankommst und wirklich einen kurzen Überblick haben wolltest, gab's nicht. Und den gab's wirklich nicht. Ging dann weiter, dass im Grunde genommen, und ich mach's mal anhand einer etwas bildhaften Metapher, wenn ihr euch vorstellt, wie Kinder mit ihren Puppen umgehen und den Bären und dann meistens irgendwie so vor die Tasse gefühlten Tee setzen, so am Rücken, so buff, dahin. Das ist die einzige Pressearbeit, die tatsächlich passiert ist. Das heißt, man hat diese Teddybärchen und Püppchen genommen. Oh, da ist ein Mikrofon und dann muss ich den entsprechende oder die entsprechende Puppe davor setzen und jetzt sprichst du da rein. Und jetzt ist die Zeit zu Ende, jetzt sprichst du da nicht mehr rein und jetzt setzen wir dich vor das Mikrofon. Und genau so ist das gelaufen. Das war die einzige Pressearbeit, die dort oben tatsächlich passiert ist. Hinzu kommt, das war der Fehl vom Sonntag, dass wir mit dem Krähennest für 10 Uhr einen vereinbarten Interviewtermin für 10 Minuten bewilligt bekommen haben, schon 4 Wochen vorher, mit dem neuen Bundesvorsitzenden, also in dem Fall mit dem Fürsten Wirt, wo wir gefragt worden sind, so nach dem Motto, hallo Leute, hier ist der ARD noch aus noch gekommen, wir wollten da ein paar Bilder machen, könnt ihr das verschieben? Natürlich können wir verschieben, meine Güte, die haben Redaktionsschluss, die müssen arbeiten, wir haben Zeit. Das Witzige an der ganzen Geschichte, die haben dann gedacht, wir haben den ganzen Tag Zeit drauf zu warten und wir haben dann wirklich mit dem Ebi zusammen fast 2 Stunden dort gestanden und gewartet, bis wir an DPA, an Fokus und weiß der Geier vorbeigegangen sind. Also es ist eine Katastrophe gewesen. Wir hatten im Vorfeld einige Dinge versucht abzuklären, auch abzusprechen, so diverse Symbiosen herzustellen, auch so zwischen den einzelnen Kreativmedien innerhalb der Piratenpartei, worunter auch die Flaschenpost mitfällt. Bernd wird dann mit Sicherheit auch das ein oder andere dazu sagen können, dass wir uns dort haben hinreißen lassen, zumindest mit Tobi, der auf die Kandidatenwebseite einen entsprechenden Link gemacht hat. Hier, wir machen dort die Podcasts, wo sich die Flaschenpost fürchterlich drüber echauffiert hat. Sage ich jetzt mal so, nicht aufgeregt, sondern einfach nur echauffiert hat. Ja, und dann, wie gesagt, und dann aber im Grunde genommen keinerlei Meinung, keinerlei Rücksicht auf uns genommen hat, so nach dem Motto, hey, wir sind heute dran, wir haben eine halbe Stunde einen Interviewtermin mit dem bisher gewählten Bundesvorstand, 30 Minuten, wollt ihr mitkommen und filmen oder aufnehmen oder wie auch immer, nix. Wie ist die Pressearbeit gegenüber den äußeren Medien gelaufen? Ja, genau so, wie ich das gerade gesagt habe. Also in Bochum war es zum Beispiel so, da wurden die Leute Ich weiß gar nicht, in Bochum wurden ja eigentlich keine Leute gewählt, da wurden halt Leute mit Anträgen gewählt. Das heißt, die Leute, die die Anträge irgendwie durchgebracht haben, wurden erstmal abgegriffen, wurden in den Pressebereich geschafft, haben dann erstmal dem internen Team irgendwie ein kleines Interview gegeben, gesagt, was denn der Antrag eigentlich bedeutet und was daran wichtig ist, so dass es aufgenommen werden konnte und sind danach dann direkt weitergereicht worden in die Presse, also in die externe. Sowas Ähnliches gab es halt bei den Personen jetzt nicht. Und es wäre natürlich auch gut gewesen, die da direkt hochzuführen. Einmal kurz irgendwo intern, irgendwie so zwei, drei Sätze, warum und und ich freue mich. Und dann irgendwie zu den externen. Wie das allerdings gelaufen ist, weiß ich auch nicht. Da habe ich den Einblick nicht gehabt. Wäre auch logistisch ganz schwer möglich gewesen, weil wirklich diese Räume, du hättest einmal komplett wieder durch die ganze Halle zurück, einmal durch die Eingangshalle und dann in ein anderes Stockwerk durch eine Sicherheitskontrolle. Also es war halt gut, dafür konnten die jetzt nichts, dass das Räume nicht so getrennt war, aber es war natürlich schon dann nochmal eine Schwierigkeit. Naja gut, das sind Schwierigkeiten, das ist dann aber wieder alles eine Technik-Fu. Es lässt sich, wenn man was will, dann kriegt man das auch hin, das ist überhaupt kein Thema. Auch so ein schönes Beispiel aus der ganzen Geschichte. Wir haben die Pressekonferenz mit dem Thorsten Wirth gefilmt, mit dem Kähnennest, haben es geschnitten und haben es veröffentlicht. Und unsere Bundespresse, ich bin dann nur rüber zu gehen, wie sieht's aus, das und das, wollt ihr? Ach, brauchen wir ja nun eigentlich gar nicht. Und ach ja, ja gut, wir veröffentlichen es einfach mit auf diesem internen Ticker-Kanal für die Presse. Und das war es im Grunde genommen. Ach ja, doch, den Retweet hat man, glaube ich, auch noch hingekriegt. Und das war die einzige Kommunikation dieses Videos. Und wie gesagt, unsere Bundespresse weder mit einem Aufnahmegerät, noch mit einer Kamera, noch mit sonst irgendeinem Plan war da. Also, wie gesagt, ich persönlich kann nur sagen, Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, so non-existent. Wie gesagt, es sei denn, Anita hat irgendwo ein Mikrofon entdeckt, wo sie jemanden davor sitzen konnte. Ja, nur ich meine, jetzt kommt noch dazu, Presseakkreditierung hat während des gesamten Parteitags keinen Internetzugang gehabt. Auch noch. Könntet ihr diese ganzen Kritikpunkte einfach mal freundlich und sachlich aufschreiben, dann können wir die mitnehmen am Wochenende. Ja, wäre auch meine Bitte. Ich habe jetzt gerade ein bisschen versucht, im Protokoll mitzuschreiben, dass ihr da auch nochmal drüber guckt, ob das so richtig wiedergegeben ist, was fehlt oder was nicht richtig ist. Volker, ist das richtig? Kein Internet im Akkreditierungsbereich? Ja, im Akkreditierungsbereich hatten wir keinen Internetzugang. Weder WLAN hat nicht funktioniert und über LAN braucht man gar nicht reden. Gut, Uwe Wutze, schreibt einer von euch das nochmal auf oder macht das hier im Pad nochmal ordentlich? Okay. Gut. Möchten Hularius oder Stefan noch irgendwas sagen zum Wochenbericht der Pressesprecher? Das käme jetzt für mich ein bisschen verfrüht. Also ich könnte jetzt nur sagen, dass wir beide, das ist der Bernd, mir vorhin freundlicherweise ein paar Tipps gegeben hat über die Medien, die ja generell bei den Piraten eingesetzt werden. Und ansonsten warte ich erst noch den morgigen Termin im Landtag ab, ehe ich sozusagen operativ mich irgendwie tätig sehe. Gut, Hularius ist erkältet und will nichts sagen. Dann kommen wir zu den Dingen aus dem Tracker. Hat da jemand reingeschaut? Ich wollte noch nicht. Da kommt ziemlich viel Spam rein, kriege ich so mit. Hab da aber auch noch nicht wirklich geguckt. Wenn da viel Spam drin ist, räume ich da morgen mal auf. Ja, ich sehe jetzt auch nichts, was in den letzten 7 Tagen reingekommen ist. Nein, nur 10 Sekunden. Nein, in den letzten 7 Tagen ist nichts reingekommen, was gut wäre. Gut, du räumst morgen auf, sagst du, ja? Ja, klar, wenn da, also die Spams hier kann ich dann mal morgen alle rausschmeißen. Wenn ich irgendwas Wichtiges entdecke, kann ich es auch über die Liste posten. Ich weiß nicht, wer akut da alles im Request-Tracker überhaupt Zugang hat, beziehungsweise dann auch bereit ist, da was zu tun. Weiß das jemand? Also ich habe Zugang, aber ich habe mich bisher da auch noch nicht wirklich drum gekümmert. Also ich habe mich bisher auch immer aus dem Request-Tracker rausgehalten und werde jetzt dann aber auch täglich da reinschauen. Beziehungsweise bekomme ich das Ganze ja auch per Mail aufs Handy. Stefan, hast du da schon Zugang zu? Nee, ich habe da keinen Zugang zu. Das habe ich nämlich eben vergessen, das kleine Tool. In der Tat, deswegen lausche ich jetzt auch gerade mit ganz großen Ohren. Im Prinzip ist das ein Ticketsystem, wo dann unsere alle Sachen, die an unsere offizielle Mailadresse rankommen, reingehen und man die dann bearbeiten kann. Jetzt haben wir vielleicht nur ein Problem. Ich glaube, von der AG Technik her gibt es da auch nur Zugang mit einer Piraten-NRW-Adresse, richtig? Richtig. Und Datenschutzerklärung, genau. Das wird wohl morgen abgehandelt auch, dass ich da diese Datenschutzerklärung morgen unterschreiben kann und dann da die Formalien geregelt werden können. Und willst du denn, du bist doch aktuell noch nicht Mitglied der Piratenpartei, richtig? Ja und nein. Ich bin Ende 2011 eingetreten, aber gehöre zu denjenigen, die auf die erste Abbuchung gewartet haben, die dann natürlich nie gekommen ist, wie ich inzwischen erfahren habe. Insofern weiß ich nicht. Ja, doch, ich habe eine Mitgliedsnummer, aber irgendwie muss ich da noch irgendwas nachholen. Ganz einfach, einen Mitgliedsbeitrag überweisen. Und zwar für 2011, 12 und 13. Wie beantragt man denn dann diese Piraten-NRW E-Mail-Adresse? Du schreibst an die AG-Technik. Aber das können wir dann morgen machen. Perfekt. Ja, und in Völker sind 23 offene Eingänge, die sind aber zum Großteil einfach so Informationssachen. Also sprich, was ist in der LPK vom Landtag los, was halt so abonniert ist über diesen Pressetracker. Ein paar Bundes-PMs sind da drin und wo ihr gestern wart, hier in OWL irgendwie, was da das neue Pressekonzept ist, da die Einladung zu. Aber da ist nichts Externes, was noch offen ist. Aber ich kann Mailinglisten auch abonnieren ohne NRW-Adresse. Ja, aber ein Request-Tracker ist ja nochmal was anderes. Den betreibe ich auch über Piratenpartei Pullheim. Ja, aber wir reden ja vom Pressetracker hier, also sprich vom Landesverband. Sollte dann schon was offiziell Klingendes sein? Ja, zum Glück habe ich beides. Die Adresse. Aua. Ich wollte gerade fragen, ist das nur bei mir so? Nee, der Stefan war noch offen. Uwe, kannst du nochmal? Ja, gerne. Das ist halt der Pressetracker. Also sprich, wenn irgendjemand eine Mail schreibt an presse@piratenpartei-nrw.de, dann landet das da drin und wie gesagt, da sind halt die Sachen offen, was ich eben gesagt habe. Aber halt nichts, wo wir jetzt extern drauf gerade reagieren müssen. Aber wenn Presseanfragen kommen, laufen die dann auch da auf? Es sei denn, die Pressevertreter haben den direkten Draht zu den Pressesprechern oder wie ist das bisher gelaufen? Quasi. Ja. Du bekommst, soweit ich weiß, auch morgen ein entsprechendes Diensthandy, das die Pressesprecher vor dir hatten, sodass die Nummer auch gleich bleibt. Oder, Paki? Ja, okay. Also ich habe aktuell zwei LV-Handys bei mir. Ich muss jetzt mal gucken, wer das dritte hat. Ich glaube, die Sasa. Ne, Moment, ich habe eins. Eins habe ich Sasa gegeben. Dann hat Sasa noch eins, dann haben wir zwei. Müssen wir das dritte irgendwie noch bei Steffi abholen, glaube ich. Wobei ihr beachten müsst, dass natürlich das in Anführungsstrichen offizielle Pressehandy mit der am Ende, glaube ich, 3-3 oder 7-7 oder irgendwie sowas, das ist, was quasi noch bei den Presseleuten bekannt ist. Aber ich glaube auch nicht, dass da jetzt so viele gerade drauf anrufen. Es könnte aber sein, dass es natürlich noch auf der Seite eingetragen ist. Ja, das war das, was Britta hatte und das habe ich hier. Also wenn irgendwann da jetzt mal viel zu wenig Leute in diesem Request-Tracker-Team sind, würde ich da dann auch vielleicht nochmal irgendwie mit gucken, wenn das notwendig ist. Ich habe eine Datenschutzerklärung, ich habe nur keine RT-Schulung. Kann man sich aber auch selber durchklicken. Also ich habe auch nie eine Schulung gehabt. Und das also ich glaube auch, dass ich da jetzt nicht so Riesenprobleme wahrscheinlich mit hätte. Sollten wir nochmal gucken, dass wir auch nochmal eine Schulung machen für alle, die neu dabei sind. Gut. Können wir aber auch morgen klären. Kommen wir zum nächsten Punkt. Termine. Hat jemand Termine? Gestern haben wir einen verpasst, ne? Also, morgen und Donnerstag sind Termine im Landtag zum Thema Transparenzgesetz. Ich such die mal eben raus. Moment. Aber die bringen uns wahrscheinlich eh nichts, weil wir die jetzt heute nicht mehr rausschicken werden. Außerdem also, sollte da wenn nicht fragen, was zu machen, oder? Termin im Land. Machen mit mehr Demokratie e.V. und heißt NRW. Klick durch? Nee. Moment, ich guck mal eben in meinen Termine. Ja, NRW Blick durch, genau. Den Bund der Steuerzahler und Transparency International sind die schon länger dran, dieses Transparenzgesetz, was auch in Hamburg eingebracht wurde, weiterzuentwickeln. Und da ist morgen um 17.30 Uhr bis 19 Uhr ein Treffen. Und dann ist übermorgen eine Anhörung, auch zum Thema Transparenzgesetz im Landtag um 10 Uhr. Mit dem Innenausschuss und dem Kommunalausschuss des Landtags. Oh, da müssen wir sowieso nochmal absprechen mit Ingo und dem Presseteam der Fraktion, wie wir das jetzt in die Hand haben wollen, oder? Ja, also sinnvoll wäre wirklich, dass wir solche Sachen auch auf der Webseite rechtzeitig bewerben und dass wir von der Fraktion nicht eine Woche vorher die Termine kriegen, sondern vielleicht, wenn die wissen, oder einen Monat vorher, dass wir halt wirklich sowas auch ja an unsere Mitglieder kommunizieren und eben nicht so nach dem Motto, ja, guck doch mal auf die Fraktionsseite, weil das finde ich schade, da verlieren wir einfach Reichweite und Aufmerksamkeit. Es gibt da auch noch einen Termin, 13.12., ein Themenabend, da kann sich quasi jeder anmelden, Schulsozialarbeit in NRW. Auch ich poste das auch mal hier rein. Ich wollte das für den Düsseldorfer Blog auch veröffentlichen. Ich hatte da extra nochmal nachgefragt, ob man sich da anmelden muss. Ja, sollte man natürlich. Stand da erst nicht. Wer organisiert das? Das, so wie ich das verstehe, organisiert das unsere Fraktion. Und das ist wohl so eine Art Podiumsdiskussion mit, Ja, Monika Pieper, Olaf Wegner, Dietmar Schulz und Gäste Verena Fernandes dos Santos, Aktionskreis Schulsozialarbeit in Dortmund und Professor Dr. Nicole Kastürke. Ich poste mal eben den Link. Unter Termine oder wo waren wir jetzt gerade? Ich war eben weg. Genau, Termine. Gut, ist die Frage, wollen wir da vom Landesverband her was zu schreiben oder nicht? Außer Blogs. Ja, ich würde sagen, eine PM wäre jetzt Quatsch, das machen, macht die Fraktion, aber auf dem Blog das zu veröffentlichen, für Leute, die das vielleicht interessiert, das Thema, ist doch nicht blöd, oder? Und bewerben, 13.12., ne? Genau, und dann mit dem, was da unten bei Kommentaren steht, bitte anmelden unter der und der E-Mail-Adresse. Wäre das für die internen Medien was, dass sie darüber irgendwas berichten? Wenn der Wutze Zeit hat, weil er 13.12. kann ich, glaube ich, nicht. 13. ist Freitag, ne? Ja. Bin ich nicht da. Ja, an dem Wochenende, Samstag, Sonntag, ist noch eine Konferenz in Maastricht mit den Niederländischen, den Belgischen und den Deutschen Piraten. Da werde ich wohl sehr, sehr wahrscheinlich hinfahren. Jetzt aber nicht Fraktion, sondern wirklich einfach so Piraten. Genau. Kommt da vom Bund was? Es war mir jedenfalls bekannt, dass einige Leute aus dem Bund da hinkommen wollten, aber nicht jetzt offiziell, also ob die, ich weiß nicht, Foti, weißt du da was, kommen die PPU-Beauftragten, ich weiß nicht, ob Martina kommen wollte, oder Jens? PPU? Internationale ja. Koordinatoren, die haben mich gebeten, dass ich da hinfahre. Ah ja, okay, ja. Ja, es geht weiß, halt um alles Mögliche. Ich weiß auch nicht, ob ich das ganze Wochenende da bleiben kann. Ich müsste noch eine KMV, wenn ich mich nicht irre. Jetzt wird es ein bisschen voll vor Weihnachten. Aber ich wollte mindestens den Samstag da sein. Wollen wir dazu irgendwas schreiben? Landesvorsitzender NRW fährt zur internationalen Dings, wo dann für die Europawahl was vorbereitet wird, um da was zu platzieren. Ich weiß das nicht, Stefan. Ja, ich würde allerdings wahrscheinlich eher den Nachlauf davon mitnehmen, weil die Nachricht, dass er hinfährt, ist, glaube ich, für Medien generell eher nicht so spannend, aber was er da getan hat und was dabei rausgekommen ist, also so, dass man in die Nachricht auch inhaltliche Dinge einbauen kann, das ist wahrscheinlich eher spannend. Ja, würde ich ähnlich sehen. Paki, kannst du den Termin bitte reinschreiben? Mhm. Dann ist die Frage, das geht von Samstag, Sonntag. Dann müssten wir Sonntagabend was vorbereiten, damit den Presseleuten Montag was vorliegt? Oder eher Samstagabend vom ersten Tag was? Ja, wenn wir Sonntagabend schon so weit sind, dass wir das, was inhaltlich da gelaufen ist, verwurstelt haben können, dann natürlich. Aber wenn wir sozusagen nur Stückwerk verbreiten können, dann würde ich lieber einen Tag später als einen Tag früher nehmen. Also ich kann da schon Infos vorher besorgen, weil es gibt eine Tagesordnung. Ich wollte auch gerade vorschlagen, dass man das Pad vielleicht jetzt irgendwie die Tage schon mal aufmacht mit den Randdaten, die sowieso reingehören und damit das dann schnell inhaltlich gefüllt wird und auch möglichst viele Leute den Link haben, um da vielleicht mitarbeiten zu können. Also meinst im Prinzip seine Rumpf-BM vorzubereiten und dass das dann direkt von Paki oder so die Infos kommen, dass es Sonntag direkt gefüllt werden kann und rausgehen kann, ja? Ja, genau. Ja, so ein Body vorzubereiten und dann die restlichen Inhalte sozusagen einzufügen, das ist ja ganz clever. Ich werde da wahrscheinlich auch einen Slot machen mit dem Justus Römer zusammen. Ja, dann machen wir das doch so. Dann muss ich mir meinen Kalender aufmachen. Wird dazu dann auch vom Bund was kommen? Kollidieren wir da dann mit anderen Pressemitteilungen aus anderen Kanälen? Kann ich vorher mal fragen. Ich bin aber auch Attaché für belgische Piraten, also Ansprechpartner für die belgische Piratenpartei. Und ja, ich könnte da in der internationalen Koordination mal nachfragen, ob die da irgendwie Bock drauf haben, das auf Bundesebene noch zu begleiten, bevor wir da jetzt doppelt gemoppelte Sachen machen, wäre das ganz sinnvoll, ja. Ja, also Koordination von sowas halte ich für sehr sinnvoll, weil wenn zwei Redaktionen aus, wenn eine Redaktion aus zwei Piratenkanälen zur selben Sache was bekommt, das kann nur schief gehen und ist nicht zuträglich. Bis wann kannst du das abklären, Paki? Momentchen kurz, ich schreibe eine Mail und dann gucke ich mal, was die schreiben. Also kriegen wir bis Freitag eine Rückmeldung zum Bund Blender Pressetreffen. Ja, das dürfte passen. Gut, sonst noch Termine? Ich höre, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu dem Bericht aus den Teams. Das Team Entschuldigung, aber wir könnten den TDPA, auch wenn der erst im Januar ist, zumindest schon mal reinschreiben. Mache ich. 25.01. Gibt's da schon eine TO für? Nein, weil auch der Vorstand noch überlegt, was man da thematisch alles reinpacken könnte, ob man das macht wie immer mit den AKs oder eher kommunal oder was auch immer. Aber es gibt schon eine Wiki-Seite, ich schreibe es einfach schon mal ins Pad rein. Dann an dieser Stelle, lieber Vorstand, schließ dich doch bitte mal mit dem Toso und der Moni kurz, weil die wollten eventuell einen Slot zu How to Landtag machen. Ja, und lieber Vorstand, du bist doch im Düsseldorfer Orga-Team. Ich habe den Mietvertrag geschickt bekommen. Der ja, cool. Und dann trag dich doch mal ins Doodle ein, wann wir in Düsseldorf mal doodeln. Hä? Wo ist das? Ja, Düsseldorfer Orga-Team, da bist du auch Mitglied. Ja, schon klar, aber wo ist das? Wo ist der Link zum Doodle? Auf der Mailingliste von Düsseldorf. Ach so, sorry, ich habe nur die Wiki-Seite gesehen. Alles klar. Okay, danke. Gut. Kann ich Termine jetzt abschließen? Ja. Keine Widerrede. Also kommen wir zu den Teams. Dann bitte ich doch bitte mal Team PM Lektorat zu berichten. Ich bin Lektorat und irgendwie habe ich, glaube ich, nichts zu lektorieren gehabt. Kann das sein? Soweit ich weiß, ist von uns nichts rausgegangen, ja? Nee, war ja nichts. Außer jetzt der Blogpost, den, glaube ich, Christoph gemacht hatte mit dem BPT-Nachgang. Das war ja nichts zum Lektorieren quasi. Was für ein Blogpost? War da nicht irgendwas oder wer war das? War das Bernd Hularius? Ich weiß nicht mehr. Ich habe so viele Mails gelesen. Ich bin für das mit den Aufnahmen für Video und Audio, nicht mit dem Schreiben. Ich habe auf den Blogs gepackt. Ach, du warst das so. Gut, dann Team Social Media. Christoph, machst du? Ja, Moment. Ja, im Pad steht ja gerade dieser Link zu einem Facebook-Account, der nicht offiziell von uns betrieben wird. Ich weiß nicht, wer den... Ich glaube, Paki, warst du, dass der den entdeckt hatte jetzt wieder? Ich habe den entdeckt. Ah, okay. Weil ich glaube, wir haben uns mit dem vor ein paar Monaten schon mal beschäftigt und haben dann gesagt, außer die Seite mal anschreiben, machen wir nichts, weil da seit der Landtagswahl nichts mehr gepostet worden ist und seit ein paar, also seit einer Woche wird der jetzt doch wieder betrieben. Und niemand weiß, wer den betreibt. Ja, keine Ahnung. Also ist zum Glück nicht zu unserem Nachteil. Das sind irgendwelche Sachen, die wirklich aktuell sind und auch nicht großartig schlecht kommentiert. Aber es wäre schon schön, dass wir wissen, wer das ist. Ja, ich meine, es nimmt ja auch so ein bisschen, wenn das so verteilt wird, nimmt es vielleicht auch halt so ein bisschen die Reaktion für den anderen dann wieder weg. Ist ja auch nicht ganz ungefähr. ungefährlich. Wenn derjenige, der es betreibt, dann auf einmal, warum auch immer, irgendwie einen Schuss kriegt, dann kann sowas ja auch mal nach hinten losgehen. Ja, wir haben in Bochum momentan dasselbe Phänomen. Neben unserer, die wir betreiben, Seite Piraten Bochum, ist jetzt ein Nutzer Piraten Bochum aufgetreten und wir wissen noch nicht so ganz genau, wer oder was das ist. Von den Antworten, die wir zurückbekommen auf unsere Anfrage, vermute ich aber, dass es eine unserer Hauptrolle ist. Was wir machen können ist, man kann irgendwo ja diese Seiten melden und da gibt es, meine ich, auch die Option, Moment, ich guck mal kurz, dass das irgendwie so eine doppelte Seite ist oder so. Reden wir von der doppelten, von dem Facebook-Profil zum Beispiel in Bochum? Oder von einem NRW? Beides im Prinzip, jetzt also hauptsächlich die NRW-Teil. Das ist, glaube ich, eine alte Seite. Ja, aber mittlerweile, also es wird seit einer Woche, also da waren im Prinzip anderthalb Jahre Pause seit der Landtagswahl und jetzt fängt jemand an, da wieder irgendwie Input zu geben. Also ich könnte diese Seite melden mit der Option doppelt oder in einer falschen Kategorie, dann auswählen Duplikat einer anderen Seite und dann die eigentliche Piraten-RW-Seite da aufführen. Soll ich das tun oder soll ich es lassen? Bevor du schlafende Hunde wächst und die beides sperren, will ich es erstmal lassen und versuchen, mit der entsprechenden Person in Kontakt zu kommen. Die werden nicht beides sperren. Ich habe schon alles Mögliche erlebt. Also ich glaube nicht, dass sie sich trauen, die Seite von einer politischen Organisation zu sperren. Das würde vielleicht zu viel Feedback geben. Facebook hat sich getraut, eine Webseite vor 4 oder 6 Wochen lang zu legen mit etwa 1 Million Likes. Darum ging es, als die Transparenz auf uns noch richtig war. Ich würde auch vorschlagen, anschreiben, gucken, ob nichts zurückkommt. Und wenn nichts zurückkommt, innerhalb von 2 Tagen oder einem Tag, dann die Meldung rauszuhauen, weil ich sehe es auch als gefährlich, an doppelte Seiten den Charakter, die als offizielle Seite der Piraten, zumindest die Leute, die für die Presse arbeiten, wissen davon nicht. Ich meine, wenn da jemand sich die Mühe macht, uns zu helfen und pushen zu wollen, ist das ja schön und gut, aber wenn er da die offizielle Bezeichnung nimmt, soll das mit uns absprechen. Genau, oder halt dann entweder in die Seitenbeschreibung schreiben, dass das nur eine Fanseite ist und keine offizielle Seite oder so. Fanseite klingt toll. Was sagt der Landesvorstand dazu? Der ist AFK. Ich kann so nicht arbeiten. Ja, sprichst du da nochmal mit dem? Entschuldigung. Ich habe mich jetzt mal dreisterweise angesprochen gefühlt. Da du auch Landesvorstand bist, darfst du es auch. Nein, ich würde es auch bevorzugen, erstmal versuchen, auf dem regulären Wege mit der Person in Kontakt zu treten, einfach und gucken, was ist. Möchte das einer von euch in eurer Eigenschaft als LAFO machen, oder? Wenn ich jetzt ja sage, verpenne ich das eh, weil... Da brauche ich ein Ticket, kein Problem. Ja, auch, ja. Ich kann jetzt auch kurz eine nette Nachricht schreiben. Das ist egal. Ist eine nette Nachricht und dann gucken wir halt. Gut, wir halten an dem Vorstand auf den Laufenden, was dabei rumgekommen ist, ja? Jo. Gibt es sonst noch was zu Social Media zu berichten? Jetzt habe ich über die Nachricht gerade alles vergessen. Wir haben, glaube ich, von der Statistik her wieder ein bisschen weniger Feedback gehabt als letzte Woche. Vom Gefühl her war es eigentlich eher ein bisschen mehr halt durch den BPT, dass wir da so ein paar Sachen rausgehauen haben. Ich habe auch heute jetzt nochmal versucht, das Video von der Pressekonferenz ein bisschen zu pushen. Dann hatten wir, sind wir halt eingegangen, was relativ viel Feedback gegeben hat. Die Debatte über die Vorratsdatenspeicherung im Landtag letzte Woche. Die Sache mit den Grünen. Genau. Also es hat sowohl positive als auch negative Kritik gegeben. Einmal halt so ein bisschen Zustimmung für uns. Das andere war, dass man sich so ein bisschen darüber beschwert hat, dass wir halt, Moment, ich suche das nochmal kurz, dass wir halt im Prinzip jetzt so Grünen-Bashing betreiben würden und so nach dem Motto CDU und FDP freuen sich, wenn wir jetzt die Grünen runtermachen. Einen Moment. Die Grünen waren ja selber auch gleich im Nachgang sehr, sehr aktiv auf Twitter und so. Würde ich gar nicht ausschließen, dass da auf Facebook etc. auch Gegenwind kommt. Also wir haben im Rahmen des BPTs, wo Lukas ja kurz die Fraktionsarbeit vorgestellt hat, habe ich mit ihm abgesprochen, so eine Grafik. Warte, ich poste mal einen Link. Die kann man sich jetzt auch ohne Facebook-Account angucken. Halt dieses Banner im Prinzip auf die Facebook-Seite zu posten. Und da gab es folgende Kommentare zu. Es wurde relativ oft geteilt. Dann kam aber halt, wenn die Piraten jetzt auch noch anfangen, sich darüber zu profilieren, dass die anderen doof sind, dann vergeht mir die Freude dran. Und haben die Piraten in NRW echt dieses Niveau erreicht, dass es wie ein trotziges Um sich schlagen. Ich bin zwar auch nicht einverstanden, was mit dem, was die Grünen in ihren Regierungszeiten so gemacht haben, aber so bekommt man keine Stimmen. Und Auweia erinnert mich an die Stimmenbattle-Kampagne der FDP. Haut ihr mal schön auf den Grünen rum. Da freut sich aber die CDU-FDP im Landtag. Lol, gehen Roffel Öpü. Da hätte ich jetzt auch mal eine Frage. Ich habe letztens überlegt, ob es okay wäre, da Sachen zur GroKo zu posten. Wenn wir da klare Aussagen posten, wieder die GroKo und sowas, wäre das Konsens? Kann man das machen, auch ohne Piratenbezug? Ja, ich würde sagen, kommt, also jetzt einfach nur sagen, GroKo ist scheiße. Wenn wir das jetzt irgendwie an einem Thema festmachen, wieder, wo wir halt im Programm was anderes stehen haben, dann kann man es ja durchaus machen. Ja, also ich fände es okay, wenn Aussagen aus dem Koalitionsvertrag gegriffen werden, die halt scheiße sind und unserem Programm entgegenstehen, dann darauf einzugehen, aber nur so allgemein finden wir doof, fände ich nicht sinnig. Ja. Ja, zum Beispiel jetzt mal etwas, ein ich habe hier jetzt gerade so ein Foto bekommen hier von einem Kumpel, der ist in der SPD, der hat sein Mitgliedervotum mit einem Nein angekreuzt und fotografiert, so ein Bild, ne, zum Beispiel reinzusetzen und dann vielleicht ein Verweis auf die VDS-Pläne, das wäre ja was, ne? Ja, mit dem Verweis auf die Pläne ist es jetzt wahrscheinlich nicht ganz so schlecht. Man könnte zum Beispiel auch aufgreifen, dass da drei Seiten Bettelei oder Überzeugungsarbeit zu den Wahlunterlagen packen. Ja, ich weiß nicht, ob das unbedingt unsere Aufgabe ist, auf SPD-interne Kommunikation mit deren Mitgliedern einzugehen. Also auf die Punkte, die im Koalitionsvertrag drinstehen, da kann man ja Punkt für Punkt sich abarbeiten als Pirat, aber SPD-interne Vorgänge als Pirat oder aus Piratensicht zu kommentieren, weiß ich nicht, ob das so glücklich ist. Ja, sehe ich ähnlich. Also möglichst sachlich auf die Sachen eingehen, die in der GroKo gemacht werden und die wir nicht gut finden und auch Alternativen anbieten, aber kein Parteienbashing. Das, was Lukas da teilweise gemacht hat, ist echt so an der Grenze. Also man kann das mal machen, aber den meisten ist klar, dass die Grünen grundsätzlich gegen die VDS sind und dass das eben in dem Fall auch kein klares Statement für die VDS war, weil es eben auch auf einem Ding auf Länderebene war und da sowieso keine Vorratsdatenspeicherung beschlossen werden kann. Die haben sich auch auf Twitter zum größten Teil da sehr klar positioniert und haben gesagt, ja, im Bund niemals VDS. Gibt es denn Leute auf Landesebene, die sich mit dem Koalitionsvertrag Punkt für Punkt auseinandersetzen oder es schon getan haben, die man sozusagen zitieren und mit Bild und Aussage in die Presse bringen kann, oder ist es noch nicht so weit? Ist jetzt so direkt komplett mit dem Koalitionsvertrag noch nichts untergekommen. Einzelne Punkte, denke ich, dürften im Landtag schon thematisiert werden. Also da wären, glaube ich, eher die MDL, weil die halt einfach auch mehr Zeit haben und sich sowieso schon mehr damit befassen, die Ansprechpartner. Da wir ja morgen im Landtag sind, können wir ja die Leute, die wir da morgen sehen, einfach mal drauf ansprechen, ob die uns da ein bisschen füttern können. Gut, lassen wir erstmal so stehen, würde ich sagen. Gibt es sonst noch was zu Social Media? Ich höre, das ist nicht der Fall. Kommen wir zum Team Webseite. Wer berichtet? Gibt es das Team Webseite? Also sind da noch Leute aktiv hier? Also ich schaue, wenn's hochkommt, vielleicht zweimal die Woche rein, um zu gucken, ob irgendwelche Kommentare sind und lösche den Spam raus. Mehr schaffe ich im Moment aber einfach nicht. Was ich jetzt aber wohl mal geguckt habe, wie man diesen Bundestagswahlkampf-Thread da rauskriegt. Und das ist eine Sache von, ich denke mal, so einer Viertelstunde, das würde ich gleich machen. Also einfach den Reiter komplett rausnehmen. Was ich allerdings nicht kann, ist oben dieser Schriftzug. Das hat irgendwie der MC Marcy eingebaut. Das ist, glaube ich, im PHP-Code. Da ist irgendwie so im Code was vorhanden. Da weiß ich nicht, ob ich das ohne irgendwas kaputt zu machen, das einfach so rauskriege. Darf ich den? Ja, der ist aktiv, aber der ist halt wirklich nur für die technischen Dinge zuständig. Also inhaltlich müssen wir das Team Webseite im Prinzip komplett neu aufbauen. Ich wüsste nicht, also Leonie hat halt jetzt ein bisschen was gemacht, aber ansonsten ist da, glaube ich, keiner, der außer Daniel, der den gesamten programmatischen Teil beackert, keiner, der inhaltlich irgendwas macht. Ja, ich fände es gut, das jetzt mal neu aufzustellen. Also bei mir, vielleicht auch bei anderen, war schon jetzt auch so ein bisschen das Warten drauf, was kommt jetzt rum bei dem Strukturkram und bei der generellen Neuaufstellung, wo jetzt nach dem Wahlkampf die Rede von war. Allerdings denke ich, sollten wir jetzt auch bald da ein bisschen aktuelles Zeug draufpacken, gerade wenn es jetzt in den Kommunalwahlkampf geht. Also CDU hatte, glaube ich, schon in Düsseldorf zumindest Kommunalwahlauftakt und sollten wir auch so ein bisschen mit der Zeit gehen und zum einen ja gucken, dass wir den alten Kram rausschmeißen von der Bundestagswahl. Und dann eben auch gucken, dass wir ein paar Leute zusammenkriegen, die vielleicht mal was zu aktuellen Sachen machen oder das hier eben dann vorbereiten, wenn wir keine finden. Ich fände es auch ganz cool, wenn wir zu dem BPT im Nachgang noch was schreiben. Also hallo, das ist euer neuer Bundesvorsitzender oder so. Es gibt ja auch die Rede jetzt mittlerweile als Video und diversen Kram. Ich habe während des BPTs ein bisschen Zeug hochgepackt, also so die Ergebnisse und so. Aber Fans denke ich ganz gut, wenn man da noch ein bisschen im Nachgang berichten. Ist im Prinzip auch alles da auf der Bundesseite oder eben jetzt aus Twitter zu pflücken, wenn es über Videos und so geht. Nur, dass man eben bei uns auch mal aktuelle Infos findet, falls man sich dorthin verirrt, statt auf die Bundes- oder KV-Seite. Jo, du hast den Job. Nein, war ein Scherz. Wer hat Bock, im Team Webseite noch mitzumachen? Ich weiß nicht, ob Uwe gerade da ist. Der hatte mir irgendwie letztens mal gesagt, könnte in ein paar Wochen besser abschätzen, aber vielleicht ein bisschen mehr Zeit hätte. Ich glaube, frag eher mal nach Zeit. Ich weiß, ich kenne das. Ja, müsste halt jemand sein, der so ein bisschen sich mit WordPress auskennt. Wobei das ja im Prinzip nicht wirklich schwer ist oder schnell gezeigt werden kann. Was es auch schon helfen würde, wenn wir uns mal irgendwann vielleicht nächste Sitzung oder so überlegen, was wir jetzt in der nächsten Zeit draufpacken könnten, beziehungsweise worauf wir eingehen wollen, dann kann man ja auch mal anfragen in den KVs, über Twitter, was auch immer, wer da Zeit, Lust, Muße hat, ein bisschen was zu schreiben. Ja, sehr gerne. Nur ist halt schade, wenn das jetzt so leer bleibt die ganze Zeit über. Ja, also ich denke, ich habe in den so nächsten paar Wochen vielleicht dann auch mal wieder was mehr Zeit. Also ich kann vielleicht irgendwie meinen Blick drauf werfen, wenn es halt nur irgendwie um Kommentare oder so geht. Also WordPress kenne ich mich eigentlich ganz gut mit aus. Was ich relativ spannend finde, was gerade über den NRW-Arbeitskreis Kommunal geht, ist so eine Art Verlinkung von kommunalen Arbeitskreisen bezüglich der Reihenvertiefung. Das finde ich eigentlich relativ spannend, weil das betrifft viele KVs. Rhein-Sieg-Kreis, Bonn, Köln, Düsseldorf, Leverkusen, Krefeld, keine Ahnung. Die versuchen sich da gerade irgendwie zusammenzurotten und eine Position dazu zu finden. Das würde ich thematisch auf jeden Fall mal im Auge behalten wollen. Also nicht ich persönlich, weil ich bin da nicht die richtige Ansprechpartnerin, aber dass das vielleicht hier irgendwie mal im Auge behalten wird. Gut, ihr kümmert euch also darum, dass es wieder ins Laufen kommt. Ja, also ich meine, das ist ein überregionales Thema, speziell in NRW und wir sollten das als AGÖA auf jeden Fall unterstützen, denke ich. Was da so in den einzelnen KVs passiert und wie die sich verlinken, sollten wir im Auge behalten. Ich meinte jetzt eigentlich mehr auch, dass Team-Webseite ganz laufen kommt. Da müssen wir uns da weiter drum kümmern oder macht Paki das, was da wieder läuft? Wie läuft das jetzt? Bitte was? Das Team-Webseite, dass es wieder ans Laufen kommt, ordentlich aufgestellterweise. Wer kümmert sich darum? Was denn mit Holarius? Kommt der nicht? Nee, ich glaube, der ist krank. Okay. Und ja, lass uns das morgen mal in Ruhe im Landtag besprechen, wenn der dabei ist. Ich hoffe, der ist morgen wieder gesund und Sasa dabei ist. Das Ding ist halt bei mir immer, wenn ich irgendwas mache, dann muss ich irgendwas anderes dafür liegen lassen. Und ja, das ist ein bisschen blöd mit liegen lassen. Mal wieder Zeit für die Seite und so ein Kram. Ja, Ich wäre auch froh, wenn es nicht auf Paki landet. Der hat viel zu viele Baustellen. Jupp. Gut, dann reden wir morgen drüber. Gut, kommen wir zum Krähennest Nebelhornradio. Da ich die Leitung mache, übernimmt Wutze das. Darf ich dich gerade kurz unterbrechen, weil das eine Aufzeichnung... Doch, darf ich, Bernd. Weil es eine Aufzeichnung ist. Was ist morgen? Es wurde jetzt schon ein paar Mal erwähnt und keiner weiß es vielleicht. Ach so, sorry. Ja, klar. Gut, dass du dran denkst. Wir hatten in der letzten Sitzung verabredet, dass Sasa, Bernd, Stefan und Hularius und ich uns morgen um 19 Uhr im Landtag treffen, um ja einfach mal den Stefan vor allem näher kennenzulernen, auch persönlich, und über die Aufgabenteilung zu sprechen, ein paar Sachen zu verteilen und ja, Telefonnummer austauschen und der ganze Quatsch. Perfekt, danke. Darf ich dann, liebe Varu, jetzt zum Krähennest kommen? Lieber Bernd, du darfst. Putze, schieß los. Mal gucken, in welches Feld oder beziehungsweise Gemüse ich schieße. Ja, also wie gesagt, wir waren ja auf dem Bundesparteitag, wir haben Radio gemacht. Wie gesagt, der Link zu dieser Pressekonferenz mit dem Thorsten wird jetzt verlinkt. Ja. Luke Wales hat also das, hat ein kleines, wirklich cooles Intro dazu gemacht, also es ist sehenswert, das auf jeden Fall. Und wir haben noch haufenweise Arbeit. Also ich habe, glaube ich, noch, keine Ahnung, ich habe den gesamten Bundesparteitag zumindest noch Audio zu schneiden und auszuwerten und ja, und noch haufenweise Videos, die ich noch nicht immer gesichtet habe. Also ich habe keine Ahnung, was da noch kommt. Das zum einen. Das zweite, also das ist jetzt so Krähennest und Nebelhorn zusammen vermischt, so wie immer. Dann haben wir mit dem Nebelhorn eine neue Webseite, also zumindest ein komplett neues Design habe ich fertig gemacht. Weil sich das ein bisschen, also sagen wir so, das Nebelhorn ist, hat sich etwas erweitert. Wir haben jemanden mit reingekriegt, der will so eine Art News-Seite machen und ist da momentan mächtig am Üben, am Gucken, wie er das hinkriegt. Und wir werden dort für die Zukunft alle Pressemitteilungen, die aus den Landesverbänden kommen, beziehungsweise vom Bund, beziehungsweise aus unseren vier Landtagsfraktionen, werden wir dort veröffentlichen, weil das wäre dann, glaube ich, die erste Webseite, die die Pressemitteilungen der Piratenpartei Deutschland in Gänze irgendwo mal sammelt und zusammenträgt. Ja, das soweit so gut. Gut, ich habe letzte Woche auch 3-4 Aufnahmen und letzte Woche 3-4 Aufnahmen gemacht, die habe ich auch verlinkt. Zum Studienantrag von Simone habe ich 2 Podcasts gemacht und dann habe ich mit Joachim noch über die Hochschulforschung gesprochen und über Tafta. Und habe gestern noch 2 Aufnahmen mit Johannes Thon gemacht, die C3S und Themenbeauftragte. Die habe ich aber nicht online gestellt, weil ich da noch nicht zugekommen bin. Fragen dazu? Hihi, und das Wir müssen reden 2. Das ist so unterprioritär bei mir momentan. Gut, kommen wir zum Kompass. Ist der Timecodex hier? Nee, anscheinend wird das noch reingeschrieben. Oder hat jemand anders, möchte jemand anders berichten? Kann jemand anders berichten? Gut, dann lese ich vor. BPT 2013-2 Nachbereitung, BPT 2014-1 Europaaufstellung Vorbereitung. Kommunale Themen für das nächste Heft. Gut, kommen wir zum Monitoring Termin Scouting. Ist jemand vom Termin, vom Team Monitoring Termin Scouting da? Haben wir da überhaupt schon Leute bestimmt? Ich meine, da hatten sich 2-3 Leute drum gekümmert. Aber das habt ihr zu der Zeit gemacht, als ich so tief im Wahlkampf war, dass ich sehr selten hier war. Ich glaube, der Harald hatte sich da mal irgendwie angemeldet und ich auch so ein Büscherl, was ich an Terminen hatte, habe ich jetzt unter Terminen schon gesagt. Harald ist da, sehe ich gerade. Ja, ich bin da, aber ich habe in dem Bereich zurzeit keine Aktivitäten gestartet, weil ich halt im Moment etwas anderweitig Zeit brauche. Also von daher ist das ein Thema, wo ich, wenn generell die Arbeitsbelastung etwas anders aussieht, gerne mitmache, aber zurzeit gerade nichts. Was mir gerade nochmal wieder einfällt, das war schon mal hier und da Thema. Ich würde ganz gerne die Ansprechpartner von, also die Presseansprechpartner der KVs als AGÖA in irgendeiner Form nochmal ansprechen, dass sie uns ihre Termine liefern, damit wir die in irgendeiner Form, wenn sie NRW-relevant sind, ja, verquasten können. Also, dass wir nicht suchen müssen, sondern dass das uns geliefert wird, fände ich sehr hübsch. Da müsste man vielleicht einmal sich per Rundmail bei diesen Leuten melden. fände ich eine gute Idee. Da sollten wir sowieso eine bessere Vernetzungsstruktur aufbauen zwischen Landespresse und den eigentlichen Kommunalpressen. Anmerkung dazu, man müsste auch die Liste erstmal wieder aktuell bekommen, die wir auch Seite, auf der Webseite mit den Ansprechpartnern haben, weil die ist auch nur stückchenweise immer wieder abgedatet. Das habe ich befürchtet, aber wenn man das jetzt vielleicht, wenn man einmal eine Mail schickt, bekommt man das vielleicht mit, was nicht mehr so abgedatet ist? Nee, auf jeden Fall machen, nur einfach als Anmerkung, dass da auch noch so wie überall eine Baustelle ist, ne? Ja, wir haben einige Baustellen, wie ich hier gerade merke. Ja, den Eindruck gewinne ich auch zunehmend, dass Pressearbeit innerhalb des Landesverbandes von den KVs und vom Landesverband selber irgendwie wie aus einem Guss passieren muss. Und wie gesagt, auch an der Stelle Doppelungen in eine Redaktion zu spielen, wäre schlecht. Auf der anderen Seite wäre natürlich auch schlecht, wenn man Chancen nicht ergreifen würde. Ich muss mir dann einen Überblick auch selber zeitnah da mal verschaffen, wie denn da eine Kooperation, wenn sie überhaupt schon läuft, läuft und wenn sie nicht läuft, warum sie nicht läuft. Nein und Zeitmangel. Okay, Angebot von mir. Ich schreibe diese Menschen, die wir da haben auf unserer Homepage an. Recherchiere auch nochmal. OWL gab es ja noch so ein paar Änderungen. Dann sind wir vielleicht eine Woche später schon ein bisschen weiter. Gut, wir können auch nochmal über die ganzen Baustellen gehen, würde ich sagen. Oder Stefan, Patrick? Auf jeden Fall. Habe ich jetzt nicht verstanden. Soll ich das tun oder wollt ihr morgen nochmal drüber reden? Ja, und? Also ja, du machst und wir reden nochmal drüber. Alles klar, mache ich. Zumindest habe ich das jetzt hier verstanden. Damit keiner widerspricht. Ich nichts dagegen. Kannst du ein bisschen lauter sprechen? Von meiner Seite spricht nichts dagegen. Gut, und da sonst keiner meckert, du hast den Job. Oh, wie schön, danke. Ich bin immer lieb zu dir, weißt du doch. Ja. Ganz kurz noch, wenn du da irgendwelche Rückläufer bekommst mit ungültigen Adressen oder irgend so einem Kram, schickst mir das dann gebündelt als Ticket weiter, bitte? Klar, ich schick dir immer total gerne Tickets, Daniel, weißt du. Danke. Gut. Damit sind wir bei den Teams durch und kommen zu den sonstigen Themen. Irgendjemand hat das BR-Konzept OWL reingepostet. Möchte derjenige was dazu sagen? Also ich habe mir das schon mal durchgeschaut, weil ich das auch hier im Kreis Borken weitergeleitet habe. Und das ist wirklich sehr umfangreich dargestellt, welche Struktur die dortige Öffentlichkeitsarbeit hat mit allen Ansprechpartnern und allen Instrumenten, die sie verwenden. Und auf jeden Fall sehr gut nutzbar und von daher ein sehr gutes Vorbild auch für andere Regionen und Kreise. Also ich war gestern bei diesem Mumble, wo sie das vorgestellt haben. Es geht in erster Linie darum, dass diese ganzen KVs und VKVs im OWL-Bereich nicht nur einen übergeordneten Pressesprecher oder sowas bekommen, sondern eine übergeordnete Möglichkeit, ihre PMs weiterzuleiten von unten nach oben, aber auch von oben nach unten. Es wurde also auch darum gebeten, dass zum Beispiel die AGÖA, also wir jetzt und MDLs, wenn es OWL relevante Themen gibt, das halt eben an diese eine Stelle zu posten und sie posten das weiter nach unten. Also es ist quasi einfach, will man eine Zwischenstelle schaffen zwischen NRW und diesen KVs und VKVs in Ostwestfalen-Lippe. So habe ich das verstanden. Ja, hört sich doch gut an. Sollten wir uns auf jeden Fall zum nächsten Mal angucken, mal gezielter darüber zu sprechen. Hat schon auch so ein bisschen, als ob sie einen Bezirksverband vorbereiten, ne? Nee, weil OWL hat diese Struktur schon seit Jahren, haben auch eine regelmäßige OWL-MV, wo im Schnitt so zwischen 30 und 50, manchmal sogar 60 Piraten zusammenkommen und leben damit bisher sehr gut und glaube ich nicht, dass sie im Moment irgendwelche strukturellen Veränderungen planen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wenn da jetzt keiner mehr was zu sagen möchte, kommen wir zum nächsten Punkt. Das wäre das Treffen morgen Abend, was wir gerade eben schon erläutert haben. Möchte dazu noch jemand was sagen? Gut, wir werden dann, denke ich, bei der nächsten AGÖA-Sitzung spätestens darüber berichten. Dann haben wir das Bund-Länder-Pressetreffen in Dresden, 7.8. 12. Da fahren wir Freitagabend mit einem Bus hin. Wenn ich das richtig im Kopf habe, fahren Sasa, Patrick, Polarius und ich und noch jemand. Ich weiß nicht, wer da noch jemand ist. War es nicht der Uwe? Uwe, warst du das? Also fürs nächste Wochenende hatte der Uwe sich angemeldet. Ja, dann fährt Uwe auch noch mit. Nehmt den Uwe mit, er wird's euch danken. Ja, machen wir. Wir setzen ihn auch nicht an irgendeiner Raststätte aus. Ich habe ja gedacht, dass das irgendwann mal innerhalb der ÖA ausdiskutiert wird, der hin wird. Okay. Es wurde ausdiskutiert, ich glaube, vor 2-3 Wochen oder so. Nein, letzten Dienstag ist das besprochen worden und da war ein freier Platz und da ist gefragt worden, wer mitfahren will und der Einzige, der sich gemeldet hat, war der Uwe, sodass aus den Gründen auch gar nicht großartig diskutiert werden musste, wer aus welchen Gründen mit darf oder nicht. Steht in welchem Protokoll zum einen, ansonsten hätte ich eventuell auch noch was gesagt, sagen zum anderen, Moment! Zum anderen war ich unterwegs. Ich bin auch ab und an noch anderweitig verplant und im Protokoll steht es definitiv nicht. Also ich meine, es wurde zweimal. Einmal, glaube ich, vor 3 Wochen oder so. Da wurde schon mal so grob gefragt, ja, wer Interesse hat. Da hatte sich Uwe, glaube ich, auch schon gemeldet. Und ich meine, da hatte noch irgendjemand anders was gesagt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und dann letzte Woche wurde dann halt endgültig dann nochmal gefragt. Können wir vielleicht fürs Protokoll diejenigen, die von NRW dahin fahren, nochmal eintragen? In irgendeinem Protokoll stand, dass ich guck nochmal. Weil ich mich nämlich in dem Zusammenhang tatsächlich frage, was hat unser Landesvorstand jetzt dort zu suchen? Das war Punkt Nummer 1. Weil wenn die Pressesprecher fahren, etc. pp., kein Thema. Wenn die Leute von der ÖA fahren, kein Thema. Aber unser Landesvorstand hat, glaube ich, andere Aufgaben. Da die beiden, die mitfahren, diejenigen sind, die der Kontakt zur AGÖA sind, ist es relativ sinnvoll, dass sie mitfahren. Ja, das. Sasa hat irgendwie das letzte halbe Jahr Presse gemacht und ich bin immer noch in der SG-Gestaltung. Und das ist ja eine kombinierte Medientagung aus allen Gruppierungen. Dann treibe ich mal bei dir auch noch dahinter, SG-Gestaltung. Möchte nur auch anmerken, dass Paki auch derjenige war, der während des Wahlkampfs maßgeblich Pressemitteilungen mitgeschrieben hat. Ja, Sasa war das offizielle Organ und ich habe jetzt kein Problem damit, dass diese beiden Vorstandsmitglieder nach Dresden fahren. Bricht da in Dresden denn die Welt zusammen, wenn da noch eine Person mehr mitfahren würde? Dann motzen die anderen Landesverbände bestimmt rum. Nach Nachfrage geht das, wenn aus anderen Landesverbänden weniger angemeldet sind, ist das von der Kapazität kein Problem. Es war auch immer schon so, dass einige Landesverbände stärker als andere vertreten waren und solange das jetzt nicht völlig aus dem Ruder läuft, ist das vor Ort überhaupt kein Problem. Können wir aus deinen Anmerkungen entnehmen, Butzi, dass du gerne mit möchtest? Ich wäre zumindest gerne mal gefragt von mir. Also wir haben das Thema, glaube ich, in den letzten 4 oder 5 Wochen mehrfach angefragt. Wir hatten in den letzten 5 Wochen irgendwelche, ich weiß nicht, haufenweise Podcast-Vorstellungen von irgendwelchen Kandidaten, wo ich ständig unterwegs war. Meistens auf Dienstag, entschuldige bitte. Und wenn ich in den Protokollen nichts finde, was soll ich machen? Das kann nicht sein. Wir haben das Thema auch in den Protokollen gehabt, Wutze, und du warst, glaube ich, auch in der Sitzung. Wir haben ja echt mit gefragt. Mit einem anderen Account. Ich bin mit 2 Accounts unterwegs gewesen. Also der Uwe hatte beim letzten Mal gesagt, er hätte sich da schon irgendwie früh gemeldet, aber er würde vielleicht durchaus diesen Platz abtreten, wenn es andere gäbe, die da jetzt wichtiger wären. Ich weiß nicht, kriegen wir eine Lösung? Definitiv. Uwe ist das Wichtigste, der überhaupt nicht dahin ist, das definitiv. So, alles andere ist mir im Grunde genommen echt wurscht. Ich würde auch sehr gerne mitfahren, ich brauche keinen Übernachtungsplatz, weil ich bin aus Dresden und Hatten wir letztes Mal, als wir darüber gesprochen hatten, nicht die einzelnen ÖA-Organe hier abgefragt und da auch das Krähennest irgendwie berücksichtigt gehabt? Ja, aber beim letzten Mal war Wutz noch dabei, aus der AGÖA auszusteigen. Vielleicht ist es dabei untergegangen. Ach so. Ja, aber wie gesagt, einfach mal anfragen, ob da jemand sauer ist, wenn da einer mehr mitkommt als vorgesehen. Ich denke nicht. Ich habe total keinen Überblick, wie da die Aufteilung ist, aber wir haben ÖGA, wir haben Krähennest, wir haben kreative NRW. Das kann jetzt ja nicht sein, dass wir da nicht noch jemanden anmelden können. Nö, es wird halt ein bisschen enger im Auto, aber das macht nichts. Wir müssen halt kuscheln. Ich kuschel damit. Nee, die Sasa hat einen 9er-Bus bestellt und wir sind, glaube ich, jetzt zu 7, aber wir müssen natürlich irgendwie das Gepäck noch mitbringen. Wir fahren für ein Wochenende. Ja, eben. Und ich meine, ob wir jetzt einen 7er-Bus oder einen 9er-Bus haben und wenn jetzt noch einer mit dem Auto sitzt, da wird irgendwie auch nichts teurer. Gut, wer hat momentan bisher die Verhandlung geleitet mit Anita und den Koordinatoren für das Treffen? Brauchen wir nicht. Wenn der Wutze sagt, er hat da eine Übernachtungsmöglichkeit, dann kommt er einfach mit Punkt. 4 Uhr in Düsseldorf am Freitag, Wutze. Genau, 4 Uhr an der Berti oder nach Münster fahren und Sasa da irgendwo treffen. Klingt nach einem total entspannten Wochenende für euch. Wird super. Wenig Schlaf. Mal wieder. Das ist ja was ganz Neues. Wo ist das Treffen? In Dresden. Ist es da nicht sinnvoll, Sasa zu bitten, euch ein Stück nach Süden entgegenzukommen? Ja, hat sie ja. Wir treffen uns um 4 in der Berti. Also. Gut, gibt es dazu noch Fragen? Dann kommen wir zum nächsten Punkt Ideen. Da steht Bundes-PMs übernehmen, um Anpassungen auf den Blog zu setzen. Siehe Mailingliste. Ich halte das für sinnvoll. Möchte sonst noch jemand was zu sagen? Ja, es kam ja über die Mailingliste, dass ich weiß nicht mehr, welcher KV meinte, dass man einfach Bundes-PMs auf die KV-Seiten übernimmt, damit da ein bisschen Leben drauf ist. Generell aus Bundes-PMs sozusagen für die regionalen Unterstrukturen was zu basteln, finde ich sehr gut, weil das einfach eine sehr einfache Möglichkeit ist, Presse zu bespielen. Man muss schlicht und ergreifend sich ein kleines bisschen Mühe machen, meiner Ansicht nach, dass man sozusagen einen lokalen Touch oder eben den regionalen Touch reinbringt. Und das geht mitunter schon ganz einfach, indem eben einer aus dem KV oder aus der regionalen Struktur ein Zitat dazu gibt, wie es halt in dieser regionalen Struktur gesehen wird, und schon hat man eine lokale Pressemitteilung daraus gemacht. Wortwörtlich die Bundes-PM ansonsten zu übernehmen, ist auch nicht sehr clever, weil mitunter, wenn es halt über Agenturen gelaufen ist, die PM dann aus der Bundesquelle dann vor Ort auch schon angekommen sein kann, und wenn es wortwörtlich ist, ist es auch wieder nicht so ganz optimal. Also ich sag mal so, wenn die nicht automatisiert per RSS irgendwie da in die Website sowieso reinlaufen, dann wird das nach spätestens 2 Wochen untergehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir bei den geringen Kapazitäten, die wir ohnehin schon haben, dass sich da jemand, langfristig Zeit hat, die Mühe zu machen, PMs umzuschreiben. Also ich glaube, das war vermutlich jetzt eher so gedacht, dass auf der Landesseite in einem bestimmten Bereich per RSS die irgendwie eingebunden werden, oder? Nee, das war von einem Kreisverband, der geschrieben hatte, dass er ohnehin die Bundes-PMs immer bei sich auf der Homepage zeigt. Soll ja auch für keinen KV verbindend sein, soll ja nur sozusagen der Hinweis sein, wie man lokal seine Medien auch bespielen kann, ohne dass man selber vor Ort irgendwie vorher in große Aktivitäten verfallen ist. Ist ja nur ein Angebot, wie man es relativ einfach hinbekommen kann und eben mit sehr wenig Aufwand letzten Endes. Es muss ja auch nicht jede Bundes-PM umgesetzt werden. Es ist ja nur eine Möglichkeit, wie man es hinkriegen kann. Achso, okay, ich dachte, es ging um die Landes-Website jetzt. Naja, also ich hatte es schon für eine sinnvolle Idee. Vor allem, wenn es irgendwo Sachen sind, die auch die Länder betreffen oder so, da kann man das schon machen. Also, dass man dann vielleicht noch einen zweiten Zitatgeber aus dem Land dazu nimmt, jemanden aus der Fraktion oder aus dem Vorstand oder hast du nicht gesehen, keine Ahnung, dass man das hier in NRW dann nochmal so ein bisschen zum Innen Drive bringt. Was mir dabei auch noch einfällt, ist eben, fände ich es ganz gut, wenn wir vielleicht jemanden hätten in der ÖA, der ab und zu mal in die SG-Presse-Sitzung reinhört, um zu wissen, was da so vorbereitet wird. Also ich bin zwar auf der Mailingliste von der SG-Presse, aber ich schaue da jetzt nicht jeden Tag rein. Und wenn ich da was sehe, gucke ich, dass ich das dann hier auch spreade, also weiterreiche. Und da könnte man durchaus mit Energien aufbauen. Was ist SG-Presse? Die Die Servicegruppe Presse, das ist das Presseteam auf Bundesebene. Danke. Da werden wir auch, denke ich mal, am Wochenende für sorgen, dass wir da auch auf die Liste kommen. Zu dich mit Falschstellen. Ich habe den Link zur Mailingliste mal hier links in den Chat geschrieben, Stefan. Kannst du ja eventuell anmelden. Ist sie mittlerweile offen? Die ist schon immer offen. Ja, die war mal geschlossen. Ja, aber nur eine kurze Zeit, das ist dann wieder geöffnet worden. Klaus, magst du noch mal kurz mit hoch zu den Quiraten kommen oder sollen wir ein anderes Mal sprechen? Also zu Ideen, natürlich sprechen wir das Thema heute, also morgen Abend nochmal an mit den dreien, aber ich fände es super, wenn ihr mal so ein bisschen brainstormt und vielleicht mal eure Ideen einbringt, was wir in Zukunft insgesamt in der AGÖA einfach mal anpacken könnten, um vielleicht so eine Art Agenda-Setting oder eine Art Campaigning zu fahren. Vielleicht seid ihr ja gerade irgendwie auf irgendwas gestoßen oder der BPT hat euch irgendwie eine Inspiration gegeben. Das Thema TTIP TAFTA liegt im Prinzip wie so ein offenes Feld vor uns. Ich denke, wir haben durchaus das Potenzial, auch wenn wir jetzt nicht ein Riesenhaufen an Leuten sind, aber wir haben hier echt fitte Leute und ich würde mich freuen, wenn wir die AGÖA mal wieder so ein bisschen in Schwung kriegen und vielleicht alle zwei Wochen zumindest jetzt mal in der kommenden Zeit irgendwas politisch-thematisches rauszuhauen. Das muss ja nicht jedes Mal der Oberknaller sein, das kann ja auch einfach ein Kommentar sein zu einer bestehenden landespolitischen Geschichte. Nur ich würde mich freuen, wenn ihr euch inhaltlich einfach ein bisschen umguckt, ein bisschen einbringt, vielleicht ein paar Ideen sagt, wir können ja auch mal jetzt ein 10 Minütchen Pause machen. Jeder denkt mal drüber nach, was ihm so einfällt und um, weiß ich nicht, um Viertelstunde Pause ballern wir mal einfach das Pad voll mit irgendwelchen Brainstorming-Quatsch-Ideen und guten Ideen und was auch immer. Was denkt ihr darüber? Ich würde an dieser Stelle vorschlagen, jetzt wo ein Pressesprecher-Team besteht, und wenn Stefan sich ein bisschen eingearbeitet hat, nochmal ein Real-Life-Treffen zu machen, dann alles auszuarbeiten. Ja, das ist ja schon mal eine Idee. Eine weitere Idee, die ich hatte, geht aber mehr in die Öffentlichkeit, ins Innere der Partei, wäre zu gucken, ob man einen Newsletter starten kann, der dann als offizieller Newsletter auch an alle Mitglieder geschickt wird, einfach damit die, ich sag mal, Informationen bekommen. Wir kennen das alle, es kommt jemand an und sagt, warum machen wir da und da nichts zu? Und dann gehört er vom anderen, ja, aber wir haben doch das und das. Und dann sagt er, ja, wo steht denn das? Und ne, einfach so ein bisschen die Leute auch mit Infos zu füttern, die nicht sich durch 1000 Seiten mal klicken wollen, dass sie eine zentrale Stelle kriegen, wo sie die Infos kriegen. Die Idee gab es. Redaktion. Ja, also die Idee gab es ja, glaube ich, schon mehrmals, zuletzt vor ein, zwei Monaten. Und also es ist halt einfach sehr, sehr viel Aufwand. Wenn wir das schaffen, dann ist das eine gute Idee. Behaltet die Idee mal im Hinterkopf. Allerdings rein technisch braucht man dafür auch noch zwei, drei Monate, damit das mal alles geklärt ist, mit überhaupt, wer überhaupt E-Mails wie empfangen kann und will und da. Ja, es müsste im Prinzip einen Verteiler anlegen, irgendeine PHP, SQL-Datenbank oder irgendwas. Bitte kein Technik zu. Ich wollte gerade sagen, mit Technik gehen wir einfach in die AG Technik und sagen, was wir wollen. Gibt es eigentlich Mailverteiler für KPIs und Ortsgruppen? Keinen Technik-Fu, Leute, bitte. Das ist nicht unsere Baustelle. Ging jetzt auch nicht um die Umsetzung, es ging jetzt erstmal nur um zu gucken, was wir machen könnten. Und ich würde halt, wie gesagt, diesen Newsletter auch wirklich einfach als offiziellen Newsletter an alle Mitglieder schicken, die angemeldet sind. Darf ich da mal reingrätschen? Das ist die nächste Baustelle, die wir öffnen. Ein Newsletter. Ja, die Idee ist cool. Es ist ja nicht so, dass die scheiße ist. Nur wir haben so viele Baustellen. Wir haben unsere gesamten Social Medien, die vor uns hinschlafen. Wir haben unsere Webseite, gerade die vor Ideen. Wir machen ein Brainstorming. Aber doch bitte jetzt nicht. Das ist eine AGÖA-Sitzung, keine Brainstorming-Sitzung. Auch die AGÖA darf ein Brainstorming machen. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch nirgendwo ein Gesetz, ein Paragraph oder sonst irgendwas gesehen, dass eine AGÖA verbietet, ein Brainstorming zu machen. Und ihr habt dem Fulleren gerade das Wort abgeschnitten. Ich würde es gern hören. Fulleren hat sich taub und stumm gestellt. Technik-Fu, gut. hin oder her, muss jetzt eigentlich wirklich nicht sein. Worum es mir eigentlich ging, ist inhaltlich. Also was füllen wir? Womit füllen wir ein Newsletter? Womit füllen wir das Real-Life-Treffen? Womit füllen wir unsere Pressearbeit? Das würde mich viel mehr interessieren. Gibt es einen Ansprechpartner oder jemand, der Lust hat, einfach mal in die AK-Sitzungen reinzuhören oder sich die in den AK-Protokollen einfach mal umzugucken, an was die dran sind, solche Sachen? Eigentlich sollten wir unsere AKs dazu erziehen, dass sie mit deren Sachen zu uns kommen. Ich denke auch, dass wenn wir die ganze Informationsgewinnung als unsere Hohlschuld ansehen, dann sind wir damit alleine völlig ausgelastet. Dann kommen wir nicht mehr dazu, irgendwas nach außen oder auf anderem Wege wieder nach innen zu spielen. Ich sehe da schon auch eine Bringschuld der anderen, dass man uns sozusagen ein bisschen was zuspielt. Ja, aber das Ding ist, ich glaube, das haben viele so ein bisschen verpennt. Also ich glaube, wenn man da mal anstößt. Also es funktioniert ja perfekt, wenn irgendwelche Leute für irgendwelche Mandate kandidieren, ne? Dann stehen sie da und bringen irgendwelche Beiträge und wir sollen die dann veröffentlichen. Jetzt haben wir gerade irgendwie keine Mandate und Kandidaten und was weiß ich was. Die Europawahl ist noch weit hin. Man sollte die Leute darauf aufmerksam machen, auf jeden Fall, sowohl die AKs als auch die KVs, das kann man ja einmal tun. Und ich denke nicht, dass wir in der Hohlschuld sind, sondern die sind dann in einer Bringschuld. Wenn die möchten, dass wir ihre Themen veröffentlichen, dann sollten sie auf uns zukommen. Wie gesagt, in bestimmten Zeiten klappt das wunderbar, wenn es bestimmte Leute gibt, die aufgrund eines einer Kandidatur sich gerne irgendwie im Vordergrund sehen wollen und momentan ist da halt gerade Ebbe. Müssen wir sie einfach mal treten. Das Problem, nee, du musst gar keinen treten. Das Problem bisher ist gewesen, dass zum einen niemals, never ever kommuniziert worden ist, dass die AGs das tatsächlich auch dürfen und dass es gewollt ist, das zum einen. Zum zweiten sind die AGs angekommen und wollten etwas, ist immer abgeblockt worden, nee, wir haben keine Zeit, macht's mal fertig. Zum dritten, Hilfe, nada, niente, non-existent, weil man immer mit sich selbst beschäftigt war. Wenn wir hier anfangen, nee, das ist so. Das ist das Problem. Für Bauen und Verkehr hatten wir ein, zweimal Sachen. Da haben wir angefangen, was vorzuschreiben als AK, haben uns dann Hilfe von euch geholt und das kam dann, da kam Hilfe aus der AGÖA und dann wird das auch veröffentlicht. Das, also, so dramatisch ist es nicht. Aber da muss sich der AK halt auch selber hinterklemmen und ein bisschen betteln und herkommen und so, ne? Richtig. Und vor allem strukturieren wir uns ja gerade auch ein bisschen neu und müssen den Leuten das dann anbieten und immer wieder sagen, Leute, bringt uns die Sachen. Das ist der richtige Weg. Also ich glaube auch nicht, dass es darum geht, dass irgendein AK betteln muss, sondern es geht schlicht und ergreifend um Informationsübertragung. Und wenn ein AK ja von mir aus stichwortartig Input liefert, dann glaube ich nicht, dass es an der Umsetzung in eine PM dann scheitern wird. Also betteln war in dem Falle, weil gerade alle unheimlich busy waren, weil das war irgendwann letztes Jahr, als das letzte ganz aktuell war. Ja, okay, es mag sein, das weiß ich nicht, wenn gerade alle AKs gleichzeitig irgendwas unheimlich Tolles haben, dass man dann Prioritäten setzen muss, auch nach der politischen Agenda, die gerade in der medialen Öffentlichkeit unterzubringen ist oder so, aber wie gesagt, in dem Moment, wo von AK, vom KV oder von wem auch immer was reingetragen wird, behaupte ich jetzt einfach mal, sollte das in der nächsten Zeit machbar sein, dass daraus dann auch eine PM entsteht. Okay, ich habe da mal einen Vorschlag. Wir haben das im Krähennest, glaube ich, auch schon mal gemacht. Wir könnten doch vielleicht mal rundmelden. AGÖA stellt sich vor, was für Dienste bieten wir an? Wer ist für was zuständig? Wenn du Hilfe brauchst bei einer PM, wenn du der Meinung bist, eine PM wäre NRW-weit relevant, wenn du einen Podcast haben willst, etc. pp., dass wir alles, was wir haben, was wir anbieten können an ÖA-Arbeit, Krähennest, Social Media einfach mal hübsch darstellen und das einfach mal in NRW rumschicken, damit die Leute wissen, was sie mit uns anfangen können und wo sie Hilfe bekommen und wofür wir einfach zuständig sind. Ja, wenn wir die ganzen Kanäle sozusagen sicher besetzt haben, dann finde ich das eine sehr, sehr gute Idee. In dem Moment, wo wir sozusagen immer nur auf Zuruf agieren, finde ich so eine Darstellung von dem, was wir alles könnten, wenn wir denn wollten, zwar nett, aber wenn wir es im Modus wie Wendy haben und sicher sagen können, quasi auf Zuruf und dann in einem relativ kurzen Zeittakt ist gewährleistet, dass über den Kanal auch was gespielt wird, dann finde ich die Idee gut, dass man das mal nach rausposaunt in den Landesverband hinein, in die KVs. Vorher würde ich damit erstmal bremsen, weil dann kommt nämlich der Rebound, dass die uns sozusagen vielleicht mit Sachen beschicken und dann nach kurzer Zeit enttäuscht es ist auch wieder sein lassen, weil dann doch nichts so gekommen ist. Also Kommunikation zwischen den einzelnen Stationen ja, ist, glaube ich, erstmal eine wichtige Geschichte, die wir anstoßen müssen. Sehe ich nämlich genauso, weil das Problem, und da hast du recht, Stefan, weil auch das wäre die nächste Baustelle, die wir damit öffnen täten, weil wir könnten sie im Grunde genommen gar nicht beackern. Nochmal, und ich weiß nicht, warum, wir müssen doch mal anfangen, vernünftig zu arbeiten. Der Christian kommt an und versucht, seine Social Medien zu füllen. Er saugt sich jedes Mal was aus den Fingern. Es kommt nicht, das macht er selber. Christoph meine ich, nicht Christian. Alle anderen machen es genauso. Die Piraten-NRW-Webseite muss dringendst umgebaut werden. Das Ding ist zum einen unübersichtlich und zum anderen grottenschlecht. So, wir hatten es dann schon einmal gemacht. Ich mache mal, die Leute schreiben Blogposts, jenseits von Gut und Böse. Nehmt die Blogposts. Das ist das, was ihr definitiv kriegt. Aus den AGs kommt so häufig aber auch kein Output raus. Versteht's doch einfach mal. Nutzt das, was die Leute doch tagtäglich auf ihren Blogs veröffentlichen. Guckt durch, passt eventuell thematisch in eine der nächsten Sitzungen von irgendetwas, keine Ahnung, nehmt Dinge und passt das einfach in den separaten Blogpost mit rein. Das ist keine Meinung der Piratenpartei, sondern eine persönliche, aber es wird auf der Piraten-NRW-Seite mit veröffentlicht und eventuell mit Link, also einer kleinen Mitteilung, Pressemitteilung, whatever. Hier, da ist noch ein Meinungskommentar von einem unserer Mitglieder. Machen wir doch erstmal das Fundament, statt in irgendwelchen Höhen zu schweben, die wir überhaupt nicht abdecken können. Ich habe jetzt aber gerade nicht in irgendwelchen Höhen geschwebt. Ich wollte einfach nur informieren. Ich weiß, Andrea, das Problem ist nur, auch wenn du jetzt angenommen, du tätest das tun, ich glaube nicht, dass wir es leisten könnten mit den Leuten, die wir hier momentan sind. Weil wir jetzt, wenn ich überlege, wie lange diese Sitzung bis jetzt dauert, dass man zwischendrin hin und her gesprungen ist in unserer Tagesordnung, dass wir es ja nicht einmal hinkriegen, irgendwo eine Struktur alleine in so eine Sitzung reinzubringen. Und dann machen wir, weil es uns gerade einfällt, mal noch ein Brainstorming hinten ran. Leute. Der Einzige, der gegen dieses Brainstorming bisher geredet hat, bist du, Wutze. Vielleicht mögen die anderen dieses Brainstorming, gerade weil sie es gut finden. Ich finde es auch gut. Nur ich hätte dann gerne mich ein bisschen darauf vorbereitet, weil es gibt nämlich eine ganze Menge, was zu tun ist. Und wärst du letztens nicht krank gewesen, versehentlicherweise, ich mache dir keinen Vorwurf, schon in der Datei gewesen, dann sind auch einige Dinge gelaufen. Und das Problem ist, wenn ich das so alles hier höre, wir verzetteln uns wieder und wieder und wieder. Ja, ich weiß, es ist etwas anstrengend, nur ich rede mir hier die Gusche fusselig und das schon seit einem halben Jahr. Ja, Wutze, dein Renten bringt aber uns aber jetzt auch nicht weiter, ehrlich gesagt. Was ist vor einem halben Renten? Doch, ist es. Du machst es jedes Mal. Vor einem halben Jahr waren wir mitten im Wahlkampf, hatten die Arbeit bis über beide Ohren und sind froh gewesen, dass wir es überhaupt hingekriegt haben. Jetzt war 2 Monate relative Ruhe, wo sich alle im Landesverband sortiert haben. Wir haben jetzt ein neues Pressesprecherteam und fangen jetzt neu an und du fährst alte Kamellen auf. Ja, wir arbeiten daran, uns zu organisieren, weil wir ein neues Team haben. Ja, ich kenne es ja auch. Ich habe auch öfter Vorschläge reingebracht, auch Petlang, irgendwelches Zeug, wo dann auch kaum drüber gesprochen wurde. Aber ja, wir haben jetzt eine neue Situation. Wir haben jetzt auch endlich unsere Pressesprecher. Wir können jetzt neu loslegen. Und was alles nicht optimal war, das reinzubringen, ist okay. Aber so dieser destruktive Ton, das ist irgendwie so anstrengend. Also ich weiß nicht, das bringt uns kein bisschen voran, würde ich sagen. Wenn, dann lieber Gegenvorschläge und ja, den Frust irgendwo anders rauslassen. Konstruktiv arbeiten. Punkt. Es zieht einfach die Motivation, die noch da ist, bei allen anderen dann auch unnötig nach unten. Was ist denn passiert? Ich mache mal so einen ganz ruhigen Ton. Ich bin die ganze Zeit ganz ruhig, weil wenn ich wirklich drastisch drauf bin, dann habe ich einen ganz anderen Wortlaut dabei. Also das Problem ist, ihr wolltet vor Wochen, sollte schon mal die Wiki-Seite aufgeräumt werden und alles runtergeschmissen werden, was dort im Grunde genommen an Leuten ist, die nichts mehr tun. Man wollte ein komplett Reset machen, so nach dem Motto, alle die, die noch dabei sein wollen in der ÖA, die tragen sich ein. Es passiert nichts. Es passiert doch nicht einmal an diesen Grundgeschichten. Das ist doch, da geht gar nichts. Keiner fühlt sich für irgendwas verantwortlich. Weil wir die letzten zwei Monate keine Pressesprecher haben und es nicht ordentlich lief. Und ganz ehrlich, Wutze, das ist negativ. Du bist nur am Meckern. Du sagst alles, was scheiße ist. Du machst keine Vorschläge, du bringst momentan nichts nach vorne. So leid es mir tut, das, was du gerade machst, und ich mag dich, das weißt du, bringt uns gerade nicht nach vorne. Wir haben gerade über Sachen geredet, wie was man in der Zukunft machen kann, haben ein Brainstorming gemacht, was man dann in einem Real-Life-Treffen mitnehmen könnte, und du ziehst sofort wieder auf, das hätte ich schon gesagt, das habe ich schon gesagt, das hätte schon laufen müssen, alles scheiße, ist alles kacke. Und ja, das ist negativ. Vor allem dieses ihr bringt's nicht. Also ihr habt das und das jetzt schon so lange nicht gemacht. Ich meine, du hättest es genauso gut machen können wie jeder einzelne von uns. Stimmt, ist ein Wiki. So, lass uns doch mal weitermachen. Das sehr guter Vorschlag. Jo, wer hat denn Lust, sich an der Wiki-Seite zu betätigen, zu aktualisieren und zu auf Vordermann zu bringen? Ja, ich natürlich. Geht's um Lust oder Zeit? Um beides. Das war eine rhetorische Frage. Vaku macht das. So, ich schmeiß alle runter, die laut unseren, wir haben da irgendwie was hinterlegt, ja, nicht anwesend sind, sind demnächst keine Mitglieder mehr. Okay. Wer hat Bock, um das Thema Newsletter zu kümmern und da mal so ein bisschen zu eruieren, was das alles bräuchte? Kann ich machen. Noch jemand, dass der Bernd das nicht alleine machen muss? Wutze? Wie sieht's mit dir aus? War doch deine Idee. Okay, dann macht Bernd das alleine. Ich schreibe mal grob Konzept zusammen und mache ein paar Vorschläge, wie man es aufbauen kann, wenn man den Content herkriegt, ja. Okay, ich setze ein Doodle auf für am besten nach dem BPT für ein Real-Life-Treffen, oder? Weil vorher ist, glaube ich, unrealistisch, oder schaffen wir das vor Weihnachten nochmal, um es Real-Life zu treffen? Also ich habe Nach dem BPT. Niki im Off. Nein. Hallo Niki. nee, aber auch im Januar wird es wahrscheinlich schwierig mit den ganzen Aufstellungsversammlungen, ja, aber guck mal. Hey, sorry, war gerade abgelenkt. Trotzdem kurz die Anmerkung an Bernd noch, wenn du noch andere Sachen hast, ja, aktuell hast, die du höher priorisieren kannst, steck jetzt, wie gesagt, weil die Umsetzung wird sowieso noch länger dauern müssen. So schön ich Idee finde, nicht, und also nicht zu viel Zeit ist in ein Newsletter-Konzept rein. Warum wird das länger dauern? Weil wir es erstmal hinbekommen müssen, diesen Prozess abzuschließen, dass jedes Mitglied mal vernünftig irgendwo angeben kann, zu was es überhaupt informiert werden will. Es gibt schon, selbst bei einfach nur Einladungen an alle, gibt es schon immer Riesenaufschreie, und du kannst halt nicht einfach nur ein Newsletter raushauen, einfach an alle Mitglieder. Das muss halt vorher mal vernünftig endlich mal technisch implementiert werden. Ist auch so ein Ding. Also ich bin mehreren Gruppen Mitglied und ich kriege von jeder ein Newsletter und kann die nicht abbestellen, weil als ich mich entschieden habe, Mitglied zu sein. Die Diskussion wollte ich jetzt nicht anfangen. Wir haben halt viele Mitglieder und jeder denkt da irgendwie anders drüber. Ich wollte es nur erwähnen, dass das halt auch eine Sache ist, die wir erst einmal, die ist soweit vorbereitet halbwegs, aber die muss erst einmal vernünftig glatt gezogen werden. Und wie das so ist, keiner hat Zeit für irgendwas. Ja, seid ihr da schon an irgendwas dran? Die Informationen wären hilfreich. Ja, die entsprechenden Felder und Funktionen sind im Verwaltungsportal schon eingebaut. Rudimentär, nur noch nicht so ganz aktiv geschaltet, der Prozess. Es ist aber, wie gesagt, ne? Wie lange genau habt ihr gedacht, bis das fertig ist? Habt ihr da ein Zeitkonzept? Haben wir nicht, da Carsten ja primär gerade noch an dem Automatisierungsprozess von den einen Austritten dran ist. Ich wollte es nur erwähnen. Ich finde es gut, dass, wenn das machst, nur, wie gesagt, kann halt ein paar Wochen länger dauern, bis man sowas starten könnte. Ja gut, dann hat man ja Zeit, sowas ordentlich vorzubereiten. Jo, ciao Christoph. Tschüss. Ich wollte nochmal auf den Punkt Real-Life-Treffen zu sprechen kommen, weil da steht ja jetzt ohne irgendjemand dahinter. Wollen wir sowas nochmal machen, dass wir einen ordentlichen Startup machen, ordentlich Aufgaben verteilen, das auch irgendwo mal schriftlich festhalten oder nicht? Ich bin für ein Real-Life-Treffen, aber eben im Januar. Ja, also wir können auch eins machen, dann aber bei mir zu Hause, hat Niki gesagt. Und wir sollen alle die Nina ins Bett bringen. Seine Tochter kann tolles Catering, also das muss nicht das Schlechteste sein. Und auf dem Balkon kann man rauchen. Gut, das stimmt wohl. Ich sehe gerade, Paki macht Nudel auf, wir setzen es für Januar an, dann ist das zumindest schon mal auf der Agenda. Gibt es jetzt noch irgendwas ganz Dringendes, Wichtiges? Ich würde sagen, wir sehen uns ja morgen und dann können wir auch noch mal ein bisschen das Thema neue Ideen besprechen und das dann einfach mal in einem Pad sammeln und auf die Mailingliste kippen und dann kann da jeder noch mal was dazu tun. Ich denke, wir haben auch noch einen Haufen Ideen in anderen Pads, wenn ihr Lust habt und Zeit habt, könnt ihr einfach mal in der Pad-Umgebung ein bisschen rumsuchen. Ich kann mich erinnern, dass wir auch mal sowas wie ein Agenda-Setting vor der Bundestagswahl gemacht hatten. Da lässt sich mit Sicherheit auch noch einiges rausziehen. Gut, dann lassen wir das so stehen und ich schließe die Sitzung jetzt, wenn niemand laut schreit. Da schreit keiner. Viel Spaß morgen. Macht's gut. Jo, danke dir. Es ist 10.51 Uhr. Ich beende hiermit die Sitzung und die Aufnahme. Tschüss. Danke für die Leitung. Der Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren.